Übung 5a. Hören Sie 4 Telefonansagen. Wer spricht hier? Ansage 1. Zahnarztpraxis Christian Nippe, vielen Dank für Ihren Anruf. Unsere Praxis ist von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Bitte rufen Sie uns während unserer Sprechzeiten nochmals an.